50 Millionen und kein Tor. Gab es eine solche Einflussnahme auch viele Jahre später? Diese Frage stellt sich sowohl angesichts spanischer Ermittlungen, die, als sie im Jahr 2010 bekannt wurden, für einen Aufruhr in der deutschen Fußballszene sorgten. Der Untersuchungsrichter Balthasar Garzón hatte seit 2008 die russische organisierte Kriminalität in seinem Land im Blick. Es ging vor allem um Geldwäscheaktivitäten, etwa durch Immobilienkäufe von ranghohen Mitgliedern der Tambowskaja-Organisation, einer kriminellen Gruppe aus St. Petersburg. Seit Mitte der 90er Jahre hatten sich einige Mitglieder in Spanien niedergelassen, ohne Einkommen und Beruf, aber in teuren Villen. Garzón ließ einen Mann abhören, der als Chef der Organisation galt, Gennady Petrov. Als ein Nebeneffekt fielen dabei Hinweise ab, dass ein Spiel des FC Bayern verkauft worden sein könnte. Im Internet kann man den Ausgangspunkt für den Kurzzeitskandal im deutschen Fußball inzwischen nachhören. Die Expertengruppe zur Bekämpfung grenzüberschreitender Korruption, eine NGO aus der russischen und ukrainischen Zivilgesellschaft, hat ein Transborder Corruption Archive online gestellt. Darin findet man die Akten und Tonaufnahmen. Am 24. April 2008 spielte der FC Bayern im Hinspiel des UEFA-Cup-Halbfinales zu Hause gegen Zenit St. Petersburg. Das Spiel endete 1:1. Das Fußballmagazin Kicker fasste das Spiel so zusammen. Der deutsche Rekordmeister war in der ersten Halbzeit aktiver und hätte auch höher als 1:0 führen können. Nach dem Seitenwechsel agierte der FCB zu passiv, sodass Zenit immer besser in die Partie kam. Am Ende hatten beide Teams die Chance zum Sieg. Am 1. Mai fand das Rückspiel in Russland statt. Es endete desaströs für die Bayern mit 4:0. Der Kicker spricht von einem der schmachvollsten Spiele der jüngeren Vergangenheit. Ausgerechnet Pavel Pokretniak, der später zum VfB Stuttgart wechseln und bei meinem Verein nichts reißen sollte, war der Mann des Spiels. Verlierer des Matches war Oliver Kahn. Der Titan trat mit einer desaströsen Leistung von der internationalen Fußballbühne ab. Wenige Monate später hängte er die Torwarthandschuhe an den Nagel. Knapp zwei Wochen nach dem Spiel belauschten die Spanier ein Gespräch zwischen Gennady Petrov und einem ranghohen Kollegen der Organisation, Andrei Mirodov. Mirodov sagte zu Petrov, dass Bayern München 50 Millionen erhalten hätte, damit Zenit gewinne. Einen Tag später hörten die Ermittler ein weiteres Gespräch mit. Wieder ging es um Zahlungen. »Haben Sie schon etwas gezahlt?«, fragte der eine Gesprächsteilnehmer. Der andere bekräftigte, dass sie das Geld bereits erhalten hätten, ohne deutlich zu machen, wer sie sind. Auch dieses Gespräch lässt sich über das Online-Archiv nachvollziehen. Dort ist nämlich eine interne Akte der UEFA, des Europäischen Fußballverbands, eingestellt, die den Fall untersuchen ließ. Verfasst wurde der Bericht von Rudolf Stinner, der einst für das Landeskriminalamt Steiermark in Österreich im Dienst war und dann zum Chefermittler der UEFA wurde. Heute ist er pensioniert. Auf seinen Bericht im Internet angesprochen, sagt er, dass er sich nicht mehr mit dem Thema beschäftige. Er hatte damals geschrieben, Zitat, »Die spanischen Ermittler gehen davon aus, dass aufgrund der Ernsthaftigkeit der geführten Telefongespräche kein Zweifel darüber besteht, dass die Manipulationen der beiden Fußballspiele tatsächlich stattgefunden haben.« Ein Rechtshilfeersuchen sei an die Staatsanwaltschaft München gesendet worden. Als die Sache bekannt wurde, dementierte die Behörde Medienberichten zufolge das Vorhandensein eines derartigen Ersuchens. In dem Bericht des Ermittlers Stinner ist zu lesen, er habe aus verlässlichen Quellen ermitteln können, dass sich bei der Münchner Justiz hochrangige Personen einschalten, aus Politik und Wirtschaft, vom Deutschen Fußballbund, DFB, von der FIFA und der UEFA, die die Causa, Zitat, entsprechend behandelt wissen wollten. Tenor dieser Interventionen sei gewesen, dass man, Zitat, wegen einer derart dubiosen Verdächtigung den Verein Bayern M nicht in irgendwelche juristischen Ermittlungen treiben solle. Dem Verein würden in diesem Fall schwere wirtschaftliche Folgen erwachsen, da Bayern München als die bayerische Institution schlechthin und als internationales Aushängeschild des deutschen Fußballs gelte. Es wäre spannend aufzuklären, was damals passiert war. Denn der Bericht führt weiter aus, Zitat, nach zuverlässigen Informationen aus Münchner Justizkreisen langte im Spätsommer 2008 in der STA, Staatsanwaltschaft München, eine anonyme Anzeige ein mit dem Inhalt, dass auf ein Bankkonto eines hohen Funktionärs, Manager von Bayern M, vor dem gegenständlichen Spiel in St. Petersburg 2 Millionen Euro eingegangen wären. Ebenso sei nach dem Spiel dieselbe Summe auf das angeführte Bankkonto eingegangen. Die Staatsanwaltschaft München I habe aber kein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sondern den Akt ohne jede weitere Verfügung abgelegt. Der Bericht datiert vom 5. April 2009 und er ist als streng vertraulich etikettiert. Jürgen Roth, Autor vieler Bücher zu organisierter Kriminalität in Deutschland, widmete sich in dem 2011 erschienenen Buch Unfair Play ebenfalls diesen Vorgängen. Dem Text zufolge bestätigte ihm eine Quelle damals den Eingang des Rechtshilfeersuchens in München. Auch auf die Frage nach der anonymen Anzeige und den 2 Millionen Euro bekam er eine Bestätigung, und zwar von der Staatsanwaltschaft. Zitat: Es gab vor einiger Zeit einmal eine anonyme Anzeige in diesem Zusammenhang, diese ist aber längst eingestellt. Es bleiben also Fragezeichen, denn eine Anzeige einzustellen heißt nicht, dass Ermittlungen stattgefunden haben. Nichts ist also belegt, was das verkaufte Spiel anbelangt. Widerlegt ist es aber auch nicht. Diese Geschichte, ob sie nun stimmt oder nicht, ob nun Geld geflossen ist oder nicht, hatte ich im Hinterkopf, als ein anderes Thema zu mir kam.